Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, Kommunistenkneipe live. Ich freue mich wahnsinnig, weil ihr müsst wissen, wir haben noch nie so einen Live-Podcast gemacht. Also es ist wirklich eine Ehre für uns, vielleicht auch für euch. Das könnt ihr danach entscheiden, wie ihr es fandet. Genau, ich sag vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zur Kommunistenkneipe vorweg. Kann ja sein, dass sie nicht jeder kennt und die meisten eher wegen Fabian kommen, den fast jeder kennt. Wir sind ein kommunistischer Podcast, deswegen haben wir auch den Namen Kommunistenkneipe gewählt. Wir haben uns gegründet vor 5 Jahren und das hatte ganz einfach den Grund, kann man sich ja jetzt fast gar nicht mehr vorstellen. Es gab damals einfach keinen organisationsunabhängigen kommunistischen Podcast, auch wenig YouTube und so. Hat sich ja zum Glück sehr geändert. Es gibt ja jetzt eine breite Szene in die Richtung, das finden wir auch gut. Damals gab es aber diese Lücke und das, was wir damals gemacht haben und das, was wir heute auch noch machen, ist eigentlich verschiedensten Kommunisten, Marxisten, Sozialisten, Linken, Gewerkschaftern, Leuten in sozialen Bewegungen eine Plattform zu geben. Wir veranstalten auch Diskussionen, kontroverse Debatten. Dann ist ein Schwerpunkt von uns noch so Zeitzeugengespräche, ne? Also ja, immer die widerständige Geschichte von unten erzählen. Ja, da gibt's einiges. Und zu guter Letzt versuchen wir auch so ein bisschen Bildungsarbeit zu machen. Also vielleicht trägt das ja auch dazu bei. So auch heute. Heute ist das Thema, wie eben schon gesagt wurde, Krieg als Content über Kriegsästhetik in Medien, Kunst und Popkultur. Ein sehr interessantes Thema. Aber vorweg ist, glaube ich, gut, wenn wir uns einmal vorstellen. Also ich bin Flo von DK, das ist Paddy. Genau, hallo, ich bin der Paddy, also auch von der Kommunistenkneipe. Und ja. Das ist Fabian Lehr. Hallo, ich bin Fabian. Ich betreibe auch einen marxistischen, einen kommunistischen YouTube- und Spotify-Kanal, in dem ich einerseits Interviews mit anderen Marxistinnen, Sozialistinnen, andererseits auch eigene tagespolitische Beiträge und Beiträge zu marxistischer Literatur und Theorie veröffentliche. Genau, und das ist Maja von der STAJ. Ja, hallo. Genau, Maja, ich wohne jetzt in Mainz, 23 Jahre alt, bin damals tatsächlich als Schülerin noch in die STAJ eingetreten, also ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube 7 oder 8 Jahre. Und genau, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns alle, ihr freut euch hoffentlich auf. Ich würde einfach mal direkt einsteigen. Also was man ja, glaube ich, sagen kann, ist, dass wir in den letzten Jahren eine beispiellose Kriegspropaganda und Kriegshetze erleben und das nicht nur auf der ganz offiziellen Sphäre in Nachrichten oder irgendwie Zeitschriften, sondern eben auch in anderen Bereichen. Also was wirklich sehr ins Auge sticht, ist, dass wenn es irgendwie um die Taten des Militärs, des deutschen Imperialismus oder des westlichen Imperialismus geht, dann lesen wir überall von Begriffen wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechten, wohingegen die teilweise gleichen Taten des Gegners dämonisiert werden und emotionalisiert werden. Und das ist ja manchmal erkennbar. Wo es ein bisschen komplizierter wird, ist, glaube ich, der ganze Softpower-Bereich. Und damit meinen wir sowas wie TikTok-Reels oder Musik auch, Popkultur allgemein, Serien, Netflix, also alles, was so um Subtext mitschwingt. Es ist, wie gesagt, die Begleitmusik, aber auch ein Verstärker aus meiner Sicht für diese ganze Militarisierung. Und ich habe mich erinnert, dass 2010 noch der damalige Bundespräsident Horst Köhler zurücktreten musste, weil er damals relativ offen gesagt hat, Deutschland müsse zur Sicherung seiner Handelswege und Absatzmärkte auch zu militärischen Mitteln greifen. Ja, war ein Rücktrittsgrund. Glaube, das wäre heute eine ganz normale Meldung. Also daran sieht man so ein bisschen, wie die Zeit sich verändert hat. Fortfolgende. Ich meine sogar, dass erst vor 1, 2 Jahren Friedrich Merz im Bundestag dasselbe gesagt hat, dass man auch also auch Handelsrouten absichern müsste mit militärischen Mitteln. Das hat anscheinend niemanden gejuckt. Also merkt man, er ist nicht zurückgetreten, dass sich was er ist Kanzler geschoben geworden hat. Ja, genau. Und deswegen wäre vielleicht die erste Frage an euch alle. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert, auch mit Blick auf Popkultur, aber auch generell, dass die Stimmung sich so in der veröffentlichten Meinung jedenfalls geändert hat? Habt ihr da Ideen zu? Willst du anfangen, Maja? Ja, kann ich machen. Also bevor ich jetzt irgendwie eingehen würde, vielleicht wo der Kipppunkt war, finde ich es auch nochmal spannend, weil die Diskussion der Wehrpflicht ja aktuell irgendwie voll präsent ist, sich nochmal anzuschauen, dass 2011 zumindest ja auch das noch eine Kontinuität war. Also 2011 wurde die Wehrpflicht ja ausgesetzt, abgeschafft, wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, damals hat der deutsche Imperialismus, ich benenne es jetzt mal so als Objekt, aber es ist natürlich irgendwie von Triebkräften also passiert aus Triebkräften heraus, hat sich der deutsche Imperialismus dazu entschieden, okay, wir so ein großes Heer brauchen wir eigentlich gar nicht. Was wir eher brauchen, sind vielleicht so spezialisierte Einheiten, die dann fern der Heimat Handelsrouten sichern oder so. Also irgendwie muss eingeschätzt worden sein, damals brauchen wir das gar nicht. Und ich glaube, wahrscheinlich stimmt ihr mir dazu, ich bin gespannt, was Fabian gleich sagt, dass der Kipppunkt dann auf jeden Fall dieser Ukraine-Krieg war. Genau. Also man hat auch gesehen, das habe ich, und ich glaube, der Wind hat sich vor allem gedreht, jetzt auch in der Diskussion der Wehrpflicht. Ich glaube, da sieht man das ganz gut. Ja. Weil ich glaube, zum einen hat man irgendwie festgestellt, in so einem Stellungskrieg braucht man auch Kanonenfutter, offensichtlich. Und das hat man nicht, wenn man ein kleines Heer hat. Und das andere ist natürlich in der Diskussion um die Wehrpflicht auch diese ganze Formierungsgeschichte. Das heißt, wie binde ich die Gesellschaft eigentlich ein in einen eventuellen Krieg, den ich dann führen möchte? Und ich glaube, die ganze Diskussion um die Wehrpflicht, die wirkt auch so. Ja, also auch wenn sie nicht besonders populär ist oder besonders beliebt. Mhm. Fabian, wie würdest du das Ganze einschätzen? Also es stimmt natürlich, der zentrale Wendepunkt in der Debatte um Militarisierung und Aufrüstung des deutschen Imperialismus war natürlich der Ukraine-Krieg, beziehungsweise jetzt der Beginn seiner großen Phase 2022. Wie Maya schon gesagt hat, war es so, dass in den 90er, 2000er Jahren eigentlich die meisten westlichen imperialistischen Staaten die Wehrpflicht abgeschafft haben und übergegangen sind zum Modell kleiner, hochspezialisierter Berufsarmeen. Das war natürlich nahelegen, dass nach dem Untergang der Sowjetunion, als der westliche Imperialismus eine quasi unhinterfragte globale Alleinherrschaft ausgeübt hat, dass man keine Massenheere für einen Weltkrieg mehr brauchen würde. Die Sowjetunion hatte sich aufgelöst in ungefähr ein Dutzend Nationalstaaten, die allesamt im Zuge der kapitalistischen Restauration der 90er erst einmal innerlich vollkommen gelähmt und handlungsunfähig waren. China war noch nicht zu einer ernsthaften militärischen Macht aufgestiegen. Die einzigen Kriege, die der westliche Imperialismus in dieser Zeit führen musste, waren eigentlich kleine imperialistische Raubzüge und politische Bestrafungsaktionen gegen extremst unterlegene Kleinstaaten des globalen Südens. Das waren dann Kriege, wie wir sie 1991 im Irak gesehen haben, bei denen einfach die Armee eines 30-Millionen-Staates quasi verlustfrei innerhalb von ein paar Tagen vernichtet wurde von den USA. Kriege, in denen der westliche Imperialismus einfach keine ernstzunehmenden Gegner mehr hatte. Aber es haben sich seitdem zwei Dinge geändert. Einerseits ist mit China eine neue globale Großmacht aufgestiegen, die dabei ist, die größte ökonomische und militärische Macht der Welt zu werden. Andererseits hat von den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sich zumindest Russland so weit konsolidiert, dass es wieder einen ernstzunehmenden Machtfaktor darstellt, wieder in der Lage ist, Massenheere aufzustellen. Der zweite Aspekt ist, dass man gesehen hat, dass nicht nur diese materiellen Kräfteverhältnisse sich verändert haben, sondern auch die Abschreckung der westlichen materiellen überlegen hat, nicht mehr funktioniert. Man hatte offensichtlich noch in den 2000ern darauf spekuliert, auch wenn Russland sich innerlich konsolidieren würde, es würde vor der militärischen Macht der NATO so große Angst haben, dass es zu einem ernsthaften Einsatz dieser Militärmacht sich nicht trauen würde. 2014 und dann besonders 2022 hat man gesehen, dass es eine Fehlkalkulation ist. Dass der westliche Imperialismus, wenn er seine Vorherrschaft über Osteuropa behalten will, offensichtlich potenziell auch bereit sein muss, wieder einen offenen, direkten Weltkrieg gegen eine Großmacht zu führen. Für so einen offenen, direkten Weltkrieg braucht man natürlich ein Massenheer. Und das sehen wir jetzt in der Ukraine, wo beide Seiten Hunderttausende Soldaten verloren haben, wo beide Seiten Tausende Panzer und Geschütze verloren haben, wo teilweise an einem Tag höhere Verluste entstehen, als sie die NATO bei einem kleinen Weltordnungskrieg wie in Afghanistan teilweise innerhalb eines Jahres hatte. An der andere Aspekt, auf den ich jetzt noch gern ein bisschen zu sprechen kommen würde, ist der, dass zwar wir im Establishment der deutschen Polit- und Medienlandschaft diesen krassen Schwenk sehen, wir brauchen jetzt dieses Massenheer, um gegen Russland bestehen zu können, um einen Weltkrieg gegen Russland führen zu können. Wenn wir aber sagen, dass die Stimmung in der Öffentlichkeit gekippt sei, muss man, glaube ich, differenzieren zwischen der Stimmung in diesem bürgerlichen Establishment und der Massenstimmung in der Bevölkerung. Es hat, glaube ich, nie in der Geschichte der BRD eine Zeit gegeben, in der die Massenstimmung der Bevölkerung in außen- und kriegspolitischen Fragen so krass abgewichen ist von der veröffentlichten, der medialen und politischen Meinung. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass zum Beispiel bei Unterstützung des Gaza einer Vernichtungsfeldzugs von Israel durch den deutschen Staat etwa 80-85% der deutschen Bevölkerung die Waffenlieferungen an Israel vollkommen ablehnen. Teilweise 60-70% sie für ein generelles Exportembargo an Israel aussprechen, aber einfach alle großen deutschen Parteien und alle großen deutschen Medien die Fortsetzung der Politik als selbstverständlich betrachten. Wir sehen das tendenziell auch bei wehrpflichtigen Ukraine-Krieg, dass bei jüngeren Leuten knapp 2/3 gegen die Wehrpflicht sind, dass 50-60% der Bevölkerung teilweise gegen Waffenlieferungen in die Ukraine sind. Das spiegelt sich aber überhaupt nicht in der medialen, in der veröffentlichten Meinung. Und das ist was, worauf wir, glaube ich, später auch nochmal zurückkommen müssen. Diese krasse Graben zwischen der öffentlichen Meinung des deutschen Establishments und den Massenstimmungen der Bevölkerung. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch der Bereich, wo sich Chancen für uns auftun, weil es gibt einen krassen Widerspruch und der wird auch so empfunden. Die Frage ist, wie das gefüllt wird. Ne? Aber wenn man an die offizielle veröffentlichte Meinung denkt, dazu gehört dann ja auch wieder die Sphäre der Kultur. Und ich denke jetzt erstmal an so Mainstream-Kultur. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde so nach dem Beginn oder sagen wir mal dem Februar 22, Russland-Ukraine-Krieg, da konnte man ja teilweise das Gefühl haben, dass weite Teile auch des Meinungs- und Kulturbetriebs irgendwie den Verstand verloren hat. Also ich erinnere mich da an so gealterte Rockstars wie Campino, der dann irgendwie medienwirksam seine Kriegsdienstverweigerung zurückgezogen hat und sagen würde, heute würde er kämpfen. Ist natürlich auch mutig mit 60 Jahren, das zu sagen, hat er gedacht. Oder auch wenn ich mal so Comedy geguckt habe, wo dann plötzlich irgendwie Comedien die Bundesregierung von rechts kritisieren, irgendwie die Panzer würden nicht richtig schießen und so. Das war dann so der große Gag oder so. Das fand ich vor allem bei der Anstalt krass, die auch jahrelang eigentlich schon relativ, also linke Kritik geübt haben, so an Aufrüstung oder Auslandseinsätze und dann auch gekippt sind. Dann, ne? Und das ist jetzt irgendwie alles ganz anders plötzlich oder so. Warum blieb ihr Geheimnis? Keine Ahnung. Aber es geht noch weiter, ne? Also ich finde auch im Deutschrap, es gibt ein paar Ausnahmen, KIZ, also ich rede jetzt vom Mainstream, mir ist klar, hier sind auch Acts, die sich natürlich dagegen aussprechen, aber bis auf sehr wenige Ausnahmen fand ich das mindestens still, was da kam. Und oder vielleicht letztes Beispiel, man könnte endlos weitermachen. Ich habe neulich erst so ARD oder ZDF war das, glaube ich, gesehen, wo wieder so rührselige Bilder von einer ukrainischen Frau, die ihren heldenhaften Mann in den Krieg verabschiedete. Nicht mit der Message, Krieg ist scheiße und das passiert auf beiden Seiten der Front, sondern irgendwie, naja, sie wünscht ihm jetzt alles Gute. Spiegelbildlich wurden dann russische Soldaten oder ja Arbeiter einfach, die in den Krieg geschickt werden, als Orks bezeichnet und dann wurde dann so eine Welt aufgemacht, als wäre es ein Harry Potter Film oder Buch. Ne? Gut gegen Böse oder irgendwie Herr der Ringe oder so. Ja, mich würde einfach nochmal interessieren, und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, wie habt ihr diese Zeit, die letzten Jahre, wo ich eine Veränderung wahrgenommen habe, also in der Krassheit, eigentlich erlebt und glaubt ihr eigentlich, dass das in der Arbeiterklasse oder auch in der Arbeiterjugend nicht vielleicht auch teilweise Wirkung entfaltet? Wie ist da so eure Einschätzung? Weiß nicht, Paddy, möchtest du? Ja, also jetzt die letzten Jahre vor allem. Also ich habe schon den Eindruck, ja, es also seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine hat sich was verschoben, also nochmal eine sehr extreme Kriegshetze und auch verrogener Sprache. Aber jetzt so seit einem Jahr gefühlt habe ich den Eindruck, dass es sich auch in der Bevölkerung zumindest, hast du auch schon gesagt gerade, ne? Fabian war das gerade, also diese Kluft zwischen der veröffentlichten Meinung in Medien oder und der Stimmung in der Bevölkerung, dass sich da schon noch was gedreht hat. Genau, und natürlich, und auch was auch sehr interessant ist übrigens bei Umfragen, ne, wenn man guckt, also wenn solche Fragen gestellt werden wie, sind Sie für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht? Oder, und dann aber auch die Frage, würden Sie selber kämpfen? Dann gibt es da große Unterschiede, wer gefragt wird. Also bei den jüngeren Leuten natürlich gibt es da eher eine sehr große Ablehnung und vor allem bei den Leuten, also wenn dann gefragt wird, ob sie dann selber kämpfen würden, würden auch die allermeisten da ablehnend reagieren. Genau, das finde ich auch sehr interessant an der Stelle. Deswegen, ich glaube, da ist viel Potenzial eigentlich, wo wir anknüpfen könnten, was wir leider noch nicht richtig ausschöpfen gerade. Aber ja. Ich hatte auch noch einen Gedanken dazu, auch ein bisschen noch zur letzten Frage, aber die gehen ja auch so ein bisschen ineinander über. Weil ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass diese gefühlte Bedrohungslage unglaublich hochgegangen ist. Und ich finde, man kann eigentlich auch ein bisschen von so einer Bedrohungslüge sprechen. Also dann, wenn man sich überlegt, dass diese gefühlte Bedrohungslage auch durch jetzt den Krieg in der Ukraine instrumentalisiert wird, zum Beispiel für Aufrüstungen, die wir jetzt gesehen haben, auch im Rahmen des Sondervermögens und so. Und warum Bedrohungslüge? Ich meine, viele wissen das wahrscheinlich, die jetzt hier in dem Raum sitzen, aber ich habe extra nochmal ein paar Zahlen rausgesucht, damit man auch mal was irgendwie an der Hand hat. die Stärke der NATO gegenüber Russland, ja, also ob das real wirklich so ist, dass wir aufrüsten müssen, um wenn Russland dann angreift, irgendwie bereit zu sein, weil das ein häufiges Argument ist, was ich so bekomme, wenn ich mit Leuten diskutiere. Und auch extra nochmal Zahlen ohne die USA und Kanada, ne, weil da sagen ja auch viele, okay, die USA, die machen jetzt vielleicht ihr eigenes Ding, dann sind die ja gar nicht mehr dabei und dann die europäischen NATO-Staaten sind ja irgendwie völlig am Ende. Weil das nämlich so ist, dass irgendwie auch die europäischen NATO-Staaten Russland, wie gesagt, militärisch überlegen sind. Also bei den Soldaten sind das gut 2 Millionen in Europa zu den genau im Vergleich zu 1,33 Millionen russische insgesamt. Und bei Kampfpanzern zum Beispiel irgendwie und gepanzerten Kampffahrzeugen und so weiter und so fort, ist das Verhältnis zugunsten der europäischen NATO-Staaten 3:1 und bei Kampfflugzeugen 2:1,2. Diese Zahlen hatte ich so rausgesucht. Also ich finde, allein da wird schon deutlich, dass es eigentlich eine Bedrohungslüge ist, ja, und dass man den Leuten auch klar machen muss, ich verstehe deine Angst vor Krieg, die ist völlig berechtigt, aber an der Stelle wird das völlig falsch instrumentalisiert. Genau. Und einen Aspekt habe ich sonst noch zu der eigentlichen Frage, die du gestellt hast. Ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen fragen, wie erfährt man überhaupt von Geschehnissen? Ja, und das passiert ja nicht über neutrale Medien, die einem die Wahrheit sagen, sondern ja über Medien, die eben auch ihre Position verändern. Fabian hat vorhin den Palästina-Israel-Situation angesprochen und ich glaube, da wurde es ja sehr deutlich, dass es ab einem gewissen Punkt so einen Kipppunkt gab, also wo selbst die Tagesschau anfangen musste anders oder angefangen hat, anders zu berichten, weil irgendwie auch festgestellt worden ist, man kann der deutschen Bevölkerung nicht mehr verkaufen, dass es antisemitisch sei. Sie kritisieren, was der israelische Staat tut mit den Palästinensern. Was ich noch ergänzen würde, was ich bei der Frage nach den Verschiebungen im öffentlichen Diskurs in der BRD einen relevanten Aspekt finde, ist die mich selbst überraschende vollständige Rehabilitierung von antislawischem Rassismus seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Und das ist durchaus ein Shift in der Art der öffentlichen Darstellung wahrnehmen. Eigentlich bis zum Ukraine-Krieg waren der 90er, 2000er Jahren so das öffentliche Narrativ des deutschen Imperialismus bei all seinen Imperialkriegen eigentlich immer, wir müssen die arme, unterdrückte Bevölkerung von XY von ihrer tyrannischen Regierung befreien, unter der sie selbst leiden. Das sehen wir eigentlich jetzt in Bezug auf Russland in der liberalen Medienwelt kaum. Wir sehen im Gegenteil jetzt in der deutschen Berichterstattung eher so das Bild, die Russen, die als ein einheitliches, homogenes Kollektiv gedacht werden, sind eben ein Volk von Dämonen und Barbaren, das per se aus blutrünstigen Bestien besteht. Und die Ukraine zu überfallen, dort Kriegsverbrechen zu begehen, das ist einfach Ausdruck des russischen Nationalcharakters. Und da es bedrohlich viele Russen auf der Welt gibt, brauchen wir jetzt ein Supermachtheer, damit wir uns dieses kollektiven russischen Dämonenvolks erwehren können. Das ist eine Anknüpfung an eine Tradition, die eine lange Vorgeschichte im deutschen Imperialismus hat. Ich finde es immer wieder frappierend, wie wenig auch in linken Diskursen in Deutschland über antislawischen Rassismus gesprochen wird, obwohl er absolut zentral für die gesamte Ideologie des deutschen Imperialismus seit dem späten 19. Jahrhundert war, in beiden Weltkriegen und auch durchaus danach im Kalten Krieg. Russland bzw. Zarenreich, dann die Sowjetunion, heute der russische Nationalstaat, wurden eigentlich immer als der zentrale Hauptfeind des deutschen Imperialismus in Europa betrachtet und entsprechend war die Indoktrinierung. Es war nun so, dass das deutsche Kapital, die deutschen bürgerlichen Medien jetzt natürlich ein bisschen vor dem Problem stehen, dass es sich halt um einen Krieg zwischen zwei slawisch besiedelten Staaten handelt, die halt objektiv kulturell extrem ähnlich sind. Es ist einfach nicht so, dass die Ostukraine und Russland eine kulturell völlig verschiedene Welt sind. Es ist schon ziemlich forciert zu konstruieren, die Ukrainer sind ihrer Natur nach freiheitsliebende Helden, die eigentlich Amerikaner oder Briten sind, die nur zufälligerweise in Osteuropa leben, während die Russen minderwertige Barbaren eigentlich nur so richtig halbe Menschen sind. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn in ein paar Jahren in der Ukraine potenziell ein politischer Schwenk stattfinden würde, wenn irgendeine ukrainische Nachkriegsregierung sich wieder an Russland annähern würde und es irgendeinen Machtkonflikt zwischen der NATO und dann Russland und der Ukraine gäbe, dann hätten wir natürlich sofort das Narrativ, okay, wir haben es getäuscht, die Ukrainer sind auch minderwertige Barbaren, die wir samt und sonders niederknüppeln müssen. Aber diese völlige Rehabilitierung von offenem Rassismus, auch in einem liberalen Establishment, war was, das ich in der Form nicht erwartet hatte. Und es ist krass, ich verbringe mehr Zeit in liberalen Twitter- und Social-Media-Blasen als einem gut tut. Es ist halt ganz richtig, schlechte Idee. Es ist halt richtig schlimm, wenn man irgendwelche grünen FDP oder auch in mir Springer-Presse-Accounts sieht, in was für einem Ton über diesen Krieg gesprochen wird. Es ist völlig normal, dass man über Russen als Ork spricht, dass man mit begeisterten Zwischenrufen in einer geradezu erotischen Faszination Videos davon teilt, wie russische Kriegsgefangene sterben, wie russische Verwundete langsam am Boden verbluten oder mittlerweile auch offener Jubel unter irgendwelchen Grünen und Liberalen darüber, wenn bei Attentaten in Russland selbst irgendwelche vollkommen zufälligen russischen Zivilisten sterben, mit Begeisterung darüber, dass die Orks jetzt endlich zurückbekommen, was sie gesät haben. Und diese völlige Rehabilitierung von Rassismus, wenn es gerade einem eigenen Imperialismus dient, ist, glaube ich, ein bedenkliches Zeichen dafür, wo die herrschende Klasse in Deutschland hingeht und potenziell auch ein Zeichen dafür, dass man sich eben auf einen kommenden totalen Krieg vorbereitet. Denn diese Dämonisierung einer ganzen Nation, eines ganzen Volkes, die ist propagandistisch nur notwendig, wenn man sich darauf einstellt, dass man einen tatsächlich totalen Nationalkrieg wird führen müssen. Vielleicht nur eine Anmerkung dazu. Ich finde auch diese Gleichzeitigkeit irgendwie interessant. Einerseits gibt es permanent Meldungen darüber seit Jahren, dass jetzt die russische Armee kurz vor Zusammenbruch stehen würde, dass das sowieso unfähige Schwächlinge wäre. Und gleichzeitig heißt es, Russland ist kurz davor, ganz Europa zu überrollen. Also das funktioniert gleichzeitig. Und diese Leute, die du beschrieben hast, gerade die an wirklich alte, antislawische, rassistische Muster anknüpfen, das ist ja teilweise jedenfalls bei dem grünen Milieu das gleiche Milieu, was sehr schnell dabei ist, Leute zu kritisieren, wenn mal ein falsches Wort benutzt wird. Ne? Also die geben vielleicht dann tagsüber Kurse in gewaltfreier Kommunikation oder so und abends hauen sie dann solche Tweets aus und das finde ich immer eine interessante Gleichzeitigkeit, also was so parallel ideologisch in einem Kopf passt und wie schnell flexibel das auch ist, wie schnell das wechseln kann, weil ich glaube, es ist genau wie du sagst, wenn sich die geopolitische Situation ändert, dann haben wir ganz schnell einen Austausch dieser Bilder, wer jetzt das gute demokratische Volk ist, quasi der Vertreter der USA in oder wer zum Reich des Bösen gehört, also das ist schon interessant, dass es so gut funktioniert. Ich hätte da auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Naja. Ja, es sind ja oft auch dieselben, die zum Beispiel oft sehr leichtfertig im Ukraine-Krieg so Hitler-Vergleiche, also mit Hitler-Vergleichen ankommen, Putin als Hitler bezeichnen oder auch von Vernichtungsfeldzug sprechen, dann aber zum Beispiel in Gaza dann anfangen, ne, dann sehr empfindlich zu reagieren, wenn man da irgendwie anfängt, von Völkermord zu sprechen. Stell dir mal vor, es würde so über Israelis geredet, wie teilweise von Grünen über Russen. Ja. Also dann würde ich mal sehen, was los ist. Und ich muss gerade noch ein paar Aussagen denken. Ich weiß nicht, von wann das genau war. Ich glaube, von vor ein, zwei Jahren so aus Talkshow-Sendungen des Öffentlich-Rechtlichen, wo, glaube ich, irgendeine vermeintliche Expertin mal meinte, dass Russen ja keine richtigen Europäer seien, weil sie ein anderes Verhältnis zu Gewalt hätten oder so. Die sind nicht wie wir. Genau, ja. Ja. Auf jeden Fall auch sehr übel. Ja, wir sind ja aber halt leider auch so, was ja gerade schon ein bisschen, glaube ich, durchklang, so einem krassen Propagandaapparat irgendwie. Also wir sind konfrontiert mit einem großen Propagandaapparat der Bundeswehr und auch des Staates und zum Beispiel in Form von ja geschulten und bezahlten PR-Leuten, die in Schulen auftreten oder in Talkshow-Sendungen oder in Form von teuren Propagandakampagnen, wo ja viele linke Gruppen nicht so ganz mithalten können, leider aufgrund von mangelnden ja personellen und finanziellen Ressourcen. Und gleichzeitig nutzt die Bundeswehr halt auch Zukunftsängste aus von vielen jüngeren Leuten, auch soziale Probleme, ne, indem sie halt zum Beispiel ja jüngere Leute anlocken mit guter Bezahlung oder Jobchancen. Und trotzdem haben wir gerade schon gehört, sind so Debatten wie die Wiedereinführung der Wehrpflicht ja trotzdem bei vielen Jüngeren ja unpopulär. Da wäre so ein bisschen meine Frage vielleicht an Maya so aus der Praxis. Also wie können linke Gruppen, wie kann die Friedensbewegung da anknüpfen und trotz mangelnder Ressourcen ja trotzdem da Widerstand leisten gegen diese schleichende Militarisierung und Wiederaufrüstung? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen zur letzten Frage zurückgehen. Deswegen wird mein Punkt vielleicht ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Weil ich glaube, diese Frage, wie entfaltet Propaganda jetzt eigentlich ihre Wirkung in den Köpfen der Jugendlichen, haben wir schon ein bisschen so andiskutiert. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch mal spannend, sich vielleicht auch Opitz noch mal zu Gemüte zu führen, alle, die ihn nicht kennen, mit seiner Bewusstseinsfalsifikations- oder Theorie. Weil es ja zum einen so ist, das hatten wir angesprochen, es ist ja irgendwie völlig klar, das ist nämlich auch durch die objektiven Bedingungen, dass Leute einfach Angst vor Krieg haben, aber dann dadurch vielleicht einfach dazu tendieren, also ich glaube, sowas, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Konkurrenzkampf oder so, den erleben wir ja real tatsächlich, also den kann man ja auch nicht wegdiskutieren, den erlebe ich ja auch und manchmal habe ich auch einen Vorteil davon, wenn ich meine Ellenbogen sozusagen ausfahre. Und auf der anderen Ebene eben diese Geschichte mit, keine Ahnung, Russen sind Orks, was sozusagen die andere Ebene ist, die Opitz aufmacht. Ich glaube, das ist spannend. Aber um mal von diesem theoretischen Ding wegzukommen, und jetzt leite ich auch gleich über zu dem, was wir jetzt vielleicht als SZ auch machen. Ich glaube, was spannend ist, dass diese Propaganda ja auch auf sehr subtiler Ebene sich eigentlich entfaltet. Es ist gar nicht so einfach, mit reinen politischen Argumenten Jugendliche oder Mitmenschen, wie auch immer, davon zu überzeugen, dass vielleicht die oder die Position vielleicht Quatsch ist, die sie da an der Stelle gerade einnehmen, weil sie eben Kultur, Medien und so weiter konsumieren. Und ich glaube, irgendwie ein Beispiel ist zum Beispiel, ja genau, zum Beispiel, ich weiß nicht, bei TikTok oder Instagram, ob ihr das kennt, ist irgendwie so ein Outfit-Check, darf ich so oder kann man so Dritten Weltkrieg? Und das finde ich total spannend, weil man schon sieht, dass Jugendliche das irgendwie wahrnehmen, diesen Krieg, aber dann auf einer ganz zynischen Ebene schon fast, auf einer merkwürdigen, abgedrehten Ebene damit umgehen und solche Instagram-Reels veröffentlichen. Ich glaube, umso wichtiger ist es, und das ist leitet dazu, was wir als SZ vielleicht machen, auf der einen Seite auch so eine Art Gegenkultur zu schaffen, wie dieses Festival hier zum Beispiel. Also wann erleben denn Jugendliche ein Festival, was nicht auf Kommerz orientiert ist, von Jugendlichen für Jugendlichen? Also das ist ja etwas, was man normalerweise nicht erlebt und was aber total wichtig sein kann in seinem Prozess dahin, ein Revolutionär zu werden. Genau. Aber da werdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen, es ist schwierig mit unseren Ressourcen. Das war ja auch die Frage, die Paddy so ein bisschen stellt. Wie kann man denn trotzdem aktiv werden? Und ich glaube, da ist es total wichtig, dort zu arbeiten, politisch, wo wir sowieso sind. Also an der, zum Beispiel Hochschule in meinem Fall noch, aber im Betrieb, an der Schule und so weiter und so fort, welche Möglichkeiten es da eben gibt. Ich meine, wir sind 8 Stunden oder so am Tag da, das ist die meiste Zeit. Und trotzdem ist es so, dass viele Feierabendkommunisten sind. Also ich zähle mich da auch nicht komplett raus. Ja, also ich sage nicht, ich bin die perfekte Kommunistin, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist nur etwas, was irgendwie schnell passiert. Und genau, das heißt, bis meine Antwort wäre, wie kann man dem vielleicht begegnen, dort aktiv sein, wo wir sind, wo die Klassenwidersprüche, ich glaube insbesondere zum Beispiel im Betrieb, ja auch total offen da liegen häufig. Ne? Also mein Chef da oben, ich hier unten, mal ich kleiner Krümel. Und ich glaube, da ist es nochmal ganz anders erlebbar. Und gemeinsame Kämpfe führen. Und in diesen Kämpfen, die wir führen, um kleine Teewasser vielleicht, manchmal sind es größere Streiks oder so, da in Klassenbewusstsein zu schaffen, um nicht auf so einer reinen politischen Argumentationsebene zu bleiben, wo Leute sagen, ja, juckt jetzt wen, sondern es konkret zum Beispiel um meine Arbeitszeitverkürzung geht oder höheren Lohn oder so oder in der Schule eben ähnliche Möglichkeiten. Bin auch gleich zu Ende. Ich wollte nur nochmal Erfahrungen teilen mit euch, die ich damals gemacht habe, als Erstzeitlerin, als ich Schülerin war, weil wir ja auch bei mir an der Schule aktiv waren. Zum einen eben die Möglichkeit zum Beispiel über so Schülerinnenzeitungen, das haben wir nämlich damals gemacht, Leute vielleicht ja auch dazu, also Schüler, Mitschüler dazu zu kriegen, sich inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen. Also Schülerinnenzeitungen sind tatsächlich ganz spannend, weil man die auf dem Schulgelände verteilen darf und die auch keiner Zensur unterliegen, anders als so eine Schulzeitung. Und eine andere Erfahrung war zum Beispiel so eine Bundeswehr-Störaktion, die wir gemacht haben, als es bei uns so eine Berufsmesse gab, wo total spannend war, wie sich Jugendliche also darauf reagieren, weil einige, von denen man es gar nicht erwartet haben sich dann hinter das Banner gestellt, also hinter unser, keine Ahnung, Krieg ist scheiße, ich weiß nicht, was da drauf stand, ehrlich gesagt, ist zu lange her. Und andere fanden es irgendwie auch total merkwürdig. Und ich glaube, das ruft auch auf, in seiner politischen Praxis kreativ und kritisch zu bleiben. Also nur weil die Bundeswehr-Störaktion als, keine Ahnung, als Aktionsform sich häufig bewährt, muss man trotzdem immer prüfen, knüpft das an dem Bewusstsein meiner Mitschüler? Und Betrieb und Gewerkschaft, ich glaube, was man dort machen kann oder sollte, ist jetzt vor allem in den Gewerkschaften, um antimilitaristische Positionen, vielleicht auch Beschlüsse zu ringen, da in Diskussionen zu gehen. Ja, soweit. Mhm. Vielleicht eine Frage, die ein bisschen mehr an Fabian geht, aber letztendlich dann eigentlich auch doch wieder nicht nur, weil also es geht ein bisschen um Social Media Agitation, die ja auch hier beim Festival eine zentrale Rolle spielte, das ist ja heute so. Worauf ich hinaus wollte, Fabian, du bist ja ähnlich wie wir, vor allem auch neben der Straße oder Aktionen, wo du konkret in der Praxis teilnimmst, vor allem auch in der Sphäre des digitalen Klassenkampfs tätig, also machst viel Content, machst viel auf den verschiedenen sozialen Medien. Und es gibt da jetzt auch die letzten Jahre dann zum Glück auch doch einen etwas leicht wachsenden Einfluss verschiedener roter Kanäle. Also da passiert ein bisschen mehr jetzt die letzten Jahre. Das führt uns aber immer wieder zu diesem strukturellen Problem, dass wir natürlich abhängig sind von diesen ganzen staatskonformen Privatkonzernen, die eine ziemlich große Macht über uns haben, also mit einem Klick einen Kanal löschen können oder einen Account sperren können. Wir haben das gerade erlebt zum Beispiel, wir haben einen Instagram-Account gehabt mit einer gewissen Reichweite schon, wurde über Nacht ohne große Begründung gesperrt. Das war ein ziemlich krasser Schlag für uns. Und es ist nicht so, dass wir damit nicht gerechnet hätten oder uns der Sache nicht bewusst waren. Und das ist ja wirklich nur ein verhältnismäßig kleines Beispiel. Übrigens an dieser Stelle, folgt mal unseren Kanälen. Wir haben auch Backup-Kanäle, Telegram, YouTube. Ich weiß, das sagen immer alle, mich nervt das auch, aber es ist tatsächlich wichtig. Ich mache es auch wie du, Fabian. Ich like alle linken, roten Kanäle, einfach um die ganze Szene da so ein bisschen zu vergrößern. Aber meine Frage ist eigentlich vielmehr, wie kommt man eigentlich aus diesem Problem raus? Also das Medium Red, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, europaweites Medium oder weltweites Medium, die haben jetzt sogar strafrechtliche Konsequenzen. Das ist richtig, richtig krass. Ich glaube, sie stehen auf der US-Sanktionsliste und das sind wirklich massive Repressionen, die drohen. Mhm. Und man kann sich vorstellen, was eigentlich passiert, wenn wir etwas stärker werden und wir vielleicht ein 10-mal so großes Zelt füllen würden. Also wie stark dann die Repression wäre. Wir kriegen da manchmal den Tipp, und ich weiß, du glaube ich auch, naja, mach doch irgendwelche Parallelplattformen, geh auf irgendwelche linken Plattformen, aber also ich wäre zumindest, oder wir wären schon der Meinung, wir müssen auch irgendwie ein bisschen da stattfinden, wo auch normale Leute sind und können nicht irgendwie unsere abgekapselte Szene machen. Hast du Ideen zu Auswegen? Also ich würde zuerst einmal gern noch ein ergänzendes Wort zur Causa Red sagen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, selber ein bisschen zu sprechen, weil das schon einer der krassesten Fälle von medialer Zensur in der BRD in der EU in den letzten Jahren ist. Und es schockierend ist, wie wenig darüber medial gesprochen wird. Also Red ist ja ein Kanal, eine Medienplattform, die jetzt auf die neueste EU-Sanktionsliste gegen Russland geraten ist. Warum kommt eine linke Medienplattform auf die Sanktionsliste gegen Russland, obwohl die weder in Russland ansässig sind, noch in einer direkten politischen Beziehung zu Russland stehen? Man hat denen nicht vorgeworfen, dass sie direkt in russischen Diensten stünden oder dass sie auch nur von Russland finanziert wurden. Der Vorwurf an die lautete, dass durch die Tendenz der Berichterstattung von Red Zwietracht in Europa gesät werde. Zwietracht in Europa fördere die Bestrebungen des russischen Nationalfeindes. Deswegen sind die objektiv russische Agenten und müssen sanktioniert werden. Als Beispiel für diese objektiv pro-russische Tendenz von Red hat man angeführt, dass sie bei der pro-palästinensischen Uni-Besetzung in Berlin die Besetzer interviewt hätten mit einer pro-palästinensischen Tendenz. Das würde dazu führen, dass in Deutschland religiöser und ethnischer Zwietracht gesät werde. Darüber freue sich Putin und deswegen seien sie objektiv russische Agenten. Das heißt, man hat jetzt eigentlich auf EU-Ebene ein Instrument geschaffen, jede Form von journalistischer Routinearbeit, die gegen die außenpolitische Linie der BRD oder der EU geht, indirekt zerstören zu können, ohne dafür juristische Instrumente zu brauchen. Denn Red wurde ja nicht angeklagt. Es hat keinerlei juristische Vorwürfe gegen Red gegeben. Man hat nur mit der Begründung, dass sie objektiv im russischen Dienst stünden, ihnen die Finanzierungsmöglichkeiten entzogen und damit eigentlich dieses Medium gekillt, ohne dass man ein Gesetz finden müsste, das sie gebrochen hätten. Das ist natürlich ein Präzedenzfall, der uns alle treffen kann, der alle Linken treffen kann, sobald sie eine gewisse Reichweite erreichen. Da sind wir auch schon beim Kern des Problems. Also wir haben momentan noch eine Situation, in der trotz gelegentlicher willkürlicher Schikanen auf YouTube, auf Social Media, auf allen möglichen Blogbetreibern, wie Flo es auch schon erwähnt hat, Linke zwar besonders hart getroffen werden, aber im Großen und Ganzen können Kommunisten, können Marxisten heute auf Social Media, auf YouTube und Spotify noch relativ unbehindert auftreten, sich relativ explizit als Kommunistin zu erkennen geben. Aber ich glaube, dass das eben ein Zustand ist, der nur so lange anhält, solange wir gesellschaftlich weitgehend isoliert und irrelevant bleiben. Wenn wir eine Reichweite hätten, wie es rechte Riesenkanäle mit Millionen Followerinnen haben, was halt kein linker Kanal in Europa momentan leider hat, dann würde die Sache anders aussehen. Wenn wir linke Kanäle, wenn wir linke Medienplattformen hätten, die tatsächlich so einflussreich sind, dass sie die Meinungshoheit von Springerpresse, Tagesschau und so weiter in Frage stellen und wirklich die Durchführung der Außenpolitik der BRD gefährden, dann wären wir sehr schnell in einer Situation, in der wahrscheinlich unter dem Vorwand des Kampfes gegen Hassrede und Desinformation alle linken Medien einfach eliminiert würden. Dieser Punkt wird, falls wir Erfolg haben, wovon wir alle ausgehen und hoffen sollten, irgendwann kommen. Und es ist natürlich so, man kann daraus jetzt nicht die Schlussfolgerung ziehen, wir sollten uns heute aus den kommerziellen Großplattformen zurückziehen und damit quasi präventiv kapitulieren. Also ich kriege halt oft die Empfehlung, auf irgendwelche rein linken Gegenprojekte auszuweichen. Ich glaube auch, dass es Sinn machen kann, parallel dort auch aktiv zu sein. Aber ich glaube, dass heute, solange wir das noch ohne große Komplikationen können, die Hauptplattform unserer Agitation die großen Plattformen sein müssen, wo wir eben Leute erreichen, die noch nicht links sind. Ich merke schon, auf meinen Kanälen eine Tendenz, die ich durchaus positiv bewerte, dass bei mir in den letzten Monaten in Kommentarspalten immer mehr random Rechte auftauchen. Das hatte ich irgendwie früher fast gar nicht. Und das zeigt halt, dass mittlerweile kommunistische Inhalte einen gewissen Aufschwung auf Social Media erleben, plötzlich Rechte erstens diesen Inhalt sehen und zweitens auch die Notwendigkeit sehen, sich damit auseinanderzusetzen und sei es auch in der beleidigenden, diffamierenden Weise. Rechte vor 10, 15 Jahren haben es als vollkommen obsolet betrachtet, sich mit Kommunistinnen zu beschäftigen. Das war ein völlig obskures Randphänomen, als ob man eine Polemik gegen Monarchistinnen führen würde, gegen Leute, die die Wittelsbacher Monarchie wiederherstellen wollen oder so. Aber jetzt sind wir in einer Situation, dass plötzlich Rechte wieder die Notwendigkeit sehen. Die Kommunistinnen sind offensichtlich in einem gewissen Aufschwung. Sie kommen gerade unter jungen Leuten politisch zunehmend gut an. Man muss dem entgegenhalten. Das sieht man auch ein Phänomen wie dieser bizarren Slavoj Žižek-Jordan-Peterson-Debatte, die eine ziemliche Katastrophe von beiden Seiten war, ehrlich gesagt. Aber sie hat halt die Notwendigkeit gezeigt, dass jemand wie Jordan Peterson, der ein rechtes Millionenpublikum hat, plötzlich die Notwendigkeit sieht, hey, offensichtlich muss ich gegen die Sozialisten argumentieren, sonst knabbern die mir irgendwann mein Publikum weg. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, aber das wird eben nicht ewig weitergehen. Wir werden nicht toleriert werden, wenn wir sehr großen Erfolg haben. Die Patentlösung dagegen habe ich nicht wirklich. Aber ich glaube, dass momentan das Hauptproblem nicht so ist, wie finden wir Alternativplattformen, sondern wie nutzen Linke überhaupt einmal die Plattformen, die uns heute noch offen stehen. Und das ist halt etwas, was Linke immer noch viel zu wenig tun. Also ich meine, es gibt in den letzten Jahren schon eine Tendenz, dass linke kommunistische Organisationen einen intensiveren und besseren Social-Media-Auftritt, einen besseren YouTube- und Spotify-Auftritt erleben. Aber es ist immer noch tendenziell eine Minderheit der linken Organisationen, die die ihnen online zur Verfügung stehenden Plattformen überhaupt ausnutzen. Das ist, glaube ich, noch nicht der Punkt, darüber nachzudenken, auf welche Plattform sollen wir ausweichen. Hast du Ergänzung, Maya? Nee. Keine. Vielleicht von mir eine Ergänzung. Also ich stimme auf jeden Fall zu. Ich würde aber sagen, dass mich niemand überzeugen wird, auf Twitter oder auf X aktiv zu sein. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Na, wir denken ja auch an unsere psychische Gesundheit manchmal, ne? Genau, es gibt auch Grenzen. Vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Fall, aber zu unserer Sperrung. Wir wurden aber wieder freigeschaltet mittlerweile. Wir sind auch juristisch vorgegangen dagegen. Aber wir haben bis heute keinen genauen Grund erfahren für die Sperrung. So, und das finde ich auch krass. Also also selbst nach bürgerlichen Maßstäben sozusagen, nach bürgerlich-rechtsstaatlichen Maßstäben, es gab halt irgendwie kein transparentes Verfahren oder so, wo wir irgendwie einen Grund erfahren haben bis heute. Wir haben zwar jetzt Glück gehabt, jetzt mit dem juristischen Vorgehen, aber das zeigt nochmal irgendwie diese Willkür auch, der man da ausgesetzt ist von solchen Großkonzernen auf den Social-Media-Plattformen. Ne? Genau, aber ich würde sagen, wir machen mal weiter, jetzt vor allem zum Verhältnis zwischen digitalem Klassenkampf und der realen Bewegung. Genau, natürlich ist der digitale Klassenkampf nur so gut wie auch die reale Bewegung auf der Straße, in den Betrieben, in Unis und in Schulen. Und also wir sehen uns natürlich als Sprachrohr oder auch als Katalysator der realen Linken, der kommunistischen, der revolutionären Bewegung und sind auch ein Teil von ihr. Und trotzdem ist aber oft so, dass Online-Aktivismus, linkem Online-Aktivismus oft vorgeworfen wird, dass er zu bequem sei, zu sehr abgekoppelt sei von der realen Bewegung oder von der Realität. Deswegen da vielleicht dann nochmal die Frage an euch, was haltet ihr von diesem Vorwurf? Ja, das finde ich eine Unverschämtheit. Ich glaube, natürlich gibt es so einen Typus, der vielleicht wirklich hauptsächlich, wobei ehrlich gesagt, ich habe wenig Menschen getroffen, die sagen, ich bin irgendwie ausschließlich auf Instagram oder so. Also von uns kann man ja schon sagen, wir haben ja auch eine Geschichte von Organisierung. Und das gilt auch für unser ganzes Kollektiv. Wir sind auch auf der Straße. Und ich finde auch diese Trennung aufzumachen falsch, weil wenn irgendwo eine Veranstaltung organisiert wird von einer politischen Gruppe und wir dem eine größere Reichweite geben, also vor Ort sind vielleicht 30 Leute und dann hören es aber tausende Leute, dann ist das ja auch eine Unterstützung der Veranstaltung. Oder wenn wir Debatten führen, die vielleicht auch in irgendwelchen Zeitungen geführt wurden und dem eine Plattform geben, aber hinein in Bereiche, wo es vielleicht sonst nicht stattfinden würde, dann ist das ja auch eine politische Praxis. So, ich glaube, so diese Vorstellung oder also heute findet ja auch ein Teil der Agitation zum großen Teil auch online statt. Und ich glaube, so diese Vorstellung von Leuten, die jetzt wirklich nur zu Hause sitzen und sonst nichts machen und irgendwie nur liken und sharen und so, das ist, glaube ich, schon eher eine Seltenheit. Das mag es geben. Ich finde es auch nicht nur schlecht, wenn Leute so anfangen. Also wir kriegen ja auch manchmal Nachrichten, ich habe mich politisiert mit euch oder so. Wir machen unsere Bildungsarbeit mit euch oder so. Und dann denke ich, oh Gott, hoffentlich macht ihr noch was anderes. Es ist auch so krass, mal so auch die ganzen Leute mal vor einem zu sehen, ne? Weil wir reden ja ja meistens irgendwie über ins Zoom Nichts. Oder so ins Nichts und vergessen dann sehr oft, dass eigentlich uns ja schon teilweise über tausend oder tausende Leute zuhören so und das mal jetzt real zu sehen, ist auch nochmal irgendwie krass, also auch mich so die Erfahrung zu machen, auch wenn man es vielleicht irgendwie weiß in Zahlen, ja. ne? Ja. Ja. Genau, insofern glaube ich, ist das auch ein bisschen so eine Phantomdebatte. Aber natürlich muss man aufpassen, was ich schon kenne, auch an mir selber, naja, wenn eine Folge mal sehr, sehr gut läuft, ne, oder ich viele Nachrichten bekomme, dass ich dann schon denke, oh Mann, ich bin ja unglaublich aktiv, sehr toll, ne? Und sich schon auch reale Bedeutung, die muss man sich schon vor Augen halten. Und Fabian hat es auch schon gesagt, verglichen mit rechten Kanälen oder manchen bürgerlichen, also weiß ich nicht, ich habe neulich, okay, Amerika, kennt ihr das? Deutschlandfunk, habe ich neulich reingehört, gesehen, was die für eine Reichweite hatten, dann dachte ich, okay, eigentlich kann ich einpacken. Man schon ein bisschen depressiv. Kann ich einpacken, macht depressiv. Aber das war ja nicht die Frage. Wie seht ihr das denn? Also ich glaube, wenn gegen Online-Aktivismus polemisiert wird, dann wird damit üblicherweise auch nicht gemeint, die Verbreitung und Agitation kommunistischer Inhalte, dann wird darunter eher verstanden, dass man politische Aktivität darin besteht, in der Instagram-Kommentarspalte andere Linke zu beschimpfen und Shitposts zu teilen. Aber ich glaube, es ist eine nicht sehr häufige Position, dass Leute der Meinung sind, linke Medienarbeit ist nutzlos, linker Aktivismus sollte ausschließlich und einzig darin bestehen, dass alle Menschen permanent auf der Straße stehen und Flugblätter verteilen. Ich meine, es ist ja auch so, dass es innerhalb von linken und kommunistischen Organisationen eine Arbeitsteilung gibt. Natürlich hat jede größere sozialistische, kommunistische Organisation auch ein Medienteam, die de facto dasselbe macht wie linke Content Creator, nur halt, dass sie das unter der direkten Regie einer Organisation tun. Es würde ja auch vor 50, vor 60 Jahren niemand argumentiert haben, es sei Zeitverschwendung, dass in einer kommunistischen Partei jemand Artikel für deren Zeitungen schreibt, dass eine kommunistische Partei Fotografinnen hat, die ihre Events festhalten, dass eine kommunistische Partei Leute hat, die öffentliche Podiumsdiskussionen veranstalten. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie das Verhältnis von Content-Creatern zu kommunistischen, zu linken Organisationen ist. Ob die Zielsetzung dieser Content-Produktion darin besteht, einfach nur auf einer rein individuellen Ebene über die Welt zu meckern oder dass man die Zielsetzung hat, Leute zu motivieren, in die politische Organisation hineinzugehen. Mein eigener Kanal ist ein parteiunabhängiger. Das gilt auch für die Kommunistenkneipe. Ich würde es überhaupt nicht ausschließen, dass wenn sich in der BRD tatsächlich eine kommunistische Massenpartei herausbildet, von der ich sagen würde, das ist eindeutig die Partei, die innerhalb der nächsten Jahre die Revolution in Deutschland erfolgreich führen würde, dass dann auch alle linken Content-Creator sinnvollerweise aktive Mitglieder dieser Partei werden sollten. Solange wir bei einer Situation sind, in der wir eine große Zahl momentan kleiner, momentan nicht massenwirksamer kommunistischer und linker Organisationen haben, glaube ich, braucht es zusätzlich auch unabhängige mediale Plattformen. Wenn jemand, der einen linken Kanal betreiben, offen auftritt als Repräsentant von Kleinorganisation XY, dann reduziert das massiv das Publikum, das er potenziell erreichen kann und auch die Reichweite bei Leuten, die noch nicht organisiert, die noch nicht links sind. Wenn die Leute wissen, aha, der ist einfach das Sprachrohr von Organisation XY, dann hören Leute, die noch nicht bei XY sind, sich das tendenziell nicht an. Ich glaube, dass es unabhängige Plattformen braucht, einerseits, um erst einmal Leute, die vage links, aber noch nicht organisiert sind, überhaupt mal in eine dezidiert sozialistische Richtung zu bringen und andererseits, um einen Raum der Diskussion zwischen den verschiedenen kommunistischen Orgas zu schaffen. Wenn ich jetzt Repräsentant einer bestimmten kommunistischen Kleinorga wäre, dann wäre es sehr viel schwieriger, offene Diskussion zwischen verschiedenen kommunistischen Orgas zu organisieren, wenn ich als Repräsentant einer verfeindeten Gegenorga wahrgenommen werde. Es braucht diesen Raum, in dem kommunistische Orgas sich überhaupt erst einmal austauschen können, damit die Leute danach zum Schluss kommen können, was für eine Orga finde ich am sinnvollsten, in was für eine will ich am ehesten eintreten. Aber ich glaube eben, dass in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, diese unabhängigen linken Medienplattformen absolut notwendig sind, um gerade den Organisationsgrad zu steigern in verschiedenen Orgas. Ja, auch wenn ich den Vorteil von diesen unabhängigen Plattformen sehe und auch, denke ich, unterstützen würde, die Argumentation an der Stelle, glaube ich trotzdem, dass man nicht vergessen darf, was ist eigentlich ein Kommunist und wie wird man einer und wie kann man sozusagen sich immer weiterentwickeln, auch ein richtiger Kommunist zu werden sozusagen. Und ich glaube, das passiert ja schon über konkrete Auseinandersetzungen und Kämpfe. Und ich glaube, da kann es schnell passieren, dass Leute, die vielleicht in keiner Organisation, also organisiert sind, dass sie dementsprechend vielleicht auch nicht aktiv sind und ihre Inhalte vielleicht, also auf jeden Fall zu einem gewissen Grad ja auch trotzdem richtig bleiben, ja, aber ich glaube, gewisse Bewusstseinsentwicklungen, auch von Klassenbewusstsein, kann man, glaube ich, auch nur in der Praxis real ja fühlen sozusagen und auch dann rüberbringen. Also ich glaube, die Gefahr sehe ich trotzdem, genau. Ja, und auch insgesamt ist es, glaube ich, kann es gefährlich sein, diese grundsätzliche Tendenz, dass Jugendliche vielleicht auch aufgrund der Repressionen, die sie zu Palästina erlebt haben, sich nicht mehr trauen, offen für ihre Position einzutreten, eher Feierabend-Kommunisten oder Aktivisten werden und dementsprechend sich eher irgendwie in die Online-Medien flüchten. Also die Gefahr sehe ich, aber ansonsten bei allem anderen stimme ich euch zu, dass es eine absolute Megawaffe sein kann, wenn man das verbindet, also Medienarbeit, wenn man das verbindet mit realen Kämpfen, die geführt werden. Mhm. Also ich würde ja bei dem Praxisteil absolut zustimmen. Das gibt es sicher auch. Ich habe es tatsächlich aber öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, durch bestimmte Produkte, die es da gibt, sind sie aktiv geworden. Oder es gibt, ich denke ja auch immer als Hamburger irgendwie in so Großstädten und so, aber es gibt auch Leute, die gar keinen Ansprechpartner haben vor Ort und dann vielleicht zum ersten Mal sich irgendwie vernetzen können. So, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Natürlich kann man aber auch Podcasts machen, die demobilisieren und irgendwie antipraxismäßig sind oder so. Also es kommt ja auch daran, wie gut das Produkt ist. Aber du wolltest noch was sagen. Ja, ich will nur ergänzen, was wir ja schon machen, auch in unserem Podcast oder auch Fabian, du ja auch. Also wir rufen ja schon auch dazu auf, also ohne jetzt konkrete Namen zu nennen von Strukturen oder Organisationen, aber wir rufen ja schon immer dazu auf, sich zu organisieren, bestehenden revolutionären sozialistischen Strukturen oder Gruppen anzuschließen. Genau, das sehen wir auch als eine wichtige Aufgabe, ne, dass wir nicht nur auf der reinen ideologischen Ebene, theoretischen Ebene bleiben wollen, sondern natürlich auch Leute motivieren wollen, selber aktiv zu werden. Das ist ja auch unser Anspruch, ne. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich benutze auch ganz gerne tatsächlich in Gesprächen, die ich mit Mitmenschen führe, dann irgendwie ja das Argument, ach ja, Fabian, Lea hat da schon irgendwie was Kluges zu gesagt, hör dir das mal an, ja. Also, dass man eine Person nicht totlabern muss, 1,5 Stunden, das kann Fabian dann übernehmen sozusagen, ja. Kann ich euch sagen. Aber im Positiven total, ja. Aber also, das hat einen totalen... Deswegen, es hat einen totalen Mehrgewinn und ich glaube, auch dafür nutze ich total gerne eure Podcasts und so weiter, die ihr da erstellt. Also da Props an euch auf jeden Fall. Ja, danke für die Props. Aber vielleicht nochmal kurz zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Also dieses Missverhältnis, also dass wir so als linke Medienprojekte oder allgemein linke Bewegungen so einer Übermacht ausgesetzt sind von... als ressourcenstarken Feinden, also ob jetzt von rechts oder vor allem von der bürgerlichen Seite. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Bundeswehr jetzt auch seit einiger Zeit verstärkt sich auf Social Media aufstellt und zum Beispiel jetzt auch stärker mit Influencern arbeitet, ne, die auch so mit dieser Ästhetik spielen auf Social Media oder allgemein so Jugendkultur bedienen. Wobei ja eigentlich die bisherigen Versuche, meine ich, nicht so erfolgreich waren. Es gab ja auch vor ein paar Jahren so diese YouTube-Serie, glaube ich, die Rekruten, ne, die schon ziemlich peinlich war. Ich glaube, die war auch nicht wirklich sehr erfolgreich. Und wir haben es auch gerade schon gehört, dass auch die ganze Wiedereinführung der Wehrpflicht unter jüngeren Leuten ja auch nicht gerade sehr populär ist. Trotzdem so ein bisschen die Frage an euch. Also was erwartet ihr da die nächsten Jahre vom deutschen Imperialismus und von der Bundeswehr? Also wird da noch stärker irgendwie drauf Bezug genommen? Also oder sich doch... erfolgreicher da aufgestellt und wie begegnet ihr dem jetzt gerade auch schon in eurer Praxis? Also eine Sache finde ich, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen zu den Rekruten. Also tatsächlich ist es so, da habe ich mal mit Leuten gesprochen, die haben mir so ein paar Zahlen rausgesucht, also dass das nicht so ganz stimmt. Also die Social Media, also ich glaube, das Social Media Prinzip der Bundeswehr ist nicht, dass es nur wirkt, wenn es durchweg positiv angenommen wird. Also die Bundeswehr, man kann jetzt davon halten, was man will, hat Zahlen veröffentlicht, dass mit der Veröffentlichung dieser Serie, dieser Rekruten, dieses Bewerbungsportal bundeswehrkarriere.de um 40% irgendwie angestiegen ist oder bei der Karriere-Hotline irgendwie 25% mehr Anrufe eingegangen sind. Also das ist, glaube ich, total spannend, weil ich glaube, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, nur weil die Rekruten belächelt werden von vielen Jugendlichen, müssen wir die sozusagen nicht beachten, ja. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, der Bundeswehr ist auch klar, dass in einem Kriegsfall oder Kriegssituation oder auch mit dem Ukraine-Krieg der Soldatenberuf kein besonders attraktiver wird, ja. Also mal ganz grundsätzlich. Deswegen wird, glaube ich, mehr auf diese Bedrohungslüge oder so gesetzt, ja. Oder ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Also, dass es mehr darum geht, die grundsätzliche Einstellung zur Bundeswehr und zum Militarismus zu verändern. Fabian, hast du noch Ergänzung? Also ich würde auf jeden Fall dem Punkt zustimmen. Ich glaube nicht, dass diese Rekrutierungsbemühungen so erfolglos sind. Ich habe gestern auch in Münster einen Vortrag gehalten über Militarisierung und Aufrüstung in Deutschland. Habe in der Vorbereitung für diesen Vortrag dann auch nochmal recherchiert, wie in den letzten Jahren die genauen Rekrutierungszahlen in Deutschland aussehen. Es hat einen erheblichen Anstieg der freiwilligen Meldung für die Rekrutierung der Bundeswehr gegeben. Die exakte Zahl ist mir jetzt nicht mehr präsent, aber ich glaube, es war ein Anstieg, dass letztes Jahr sich sowas um die 45.000 junge Leute gemeldet haben für die Rekrutierung, während es in den Jahren vor dem Ukraine-Krieg im Schnitt so 30.000 bis 35.000 waren. Das ist ein ziemlich massiver Anstieg. Aber ich glaube, dass für die Bundeswehr der Erfolg dieser Social-Media-Kampagnen relativ bald obsolet werden wird. Ich glaube, dass wir sehr kurz vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht stehen. Also Roderich Kiesewetter hat jetzt gerade erst vor wenigen Tagen eine Aussage rausgehauen, die unerklärlicherweise medial eigentlich kaum beachtet wurde, dass das aktuelle Ziel der Merz-Regierung eigentlich sei, relativ kurzfristig die Bundeswehr von aktuell 182.000 aktiven Soldaten auf mindestens 460.000 zu vergrößern. Das heißt, das Ziel ist offensichtlich eine knapp Verdreifachung der Bundeswehr, eine Vergrößerung der Bundeswehr auf die Hälfte der US-Streitkräfte innerhalb der nächsten Jahre. Das wird mit der besten Social-Media-Kampagne nicht nur mit Freiwilligen gehen. Es war jetzt so, dass im Koalitionsvertrag der Merz-Regierung dieses noch von Grünen und SPD ausgehandelte, leicht absurde Konstrukt der freiwilligen Wehrpflicht inkludiert war. Aber Kriegsminister Pistorius hat ja jetzt schon gesagt, diese freiwillige Wehrpflicht sei wohlgemerkt freiwillig, bis man feststellt, dass die Rekrutenzahlen nicht ausreichen. Das heißt, die Spitzen der aktuellen Regierung sagen ganz offen, wir wollen sehr bald zur Wehrpflicht übergehen, um ein wirkliches Riesenheer in Deutschland aufzustellen. Und zwar nicht in irgendeiner fernen Zukunft, sondern in den nächsten paar Jahren. Das heißt, der Hauptaspekt ist, glaube ich, nicht so, wie sehr die Bundeswehr es schafft, durch Social Media Auftritte noch ein paar tausend mehr freiwillige Rekruten zu schaffen. Die Frage ist eher, ob es ihnen wirklich gelingt, innerhalb von ein, zwei Jahren zur Wehrpflicht überzugehen und damit zur größten Rekrutierungskampagne seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, düstere Aussichten, umso wichtiger darüber zu reden. Wie das immer so ist, man überlegt sich eine gute Abschlussfrage und weiß nicht so recht, was man fragen soll. Aber das ist hoffnungsvoll, ich hoffe. Aber diese hat mich dann wirklich doch interessiert, ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kenne das so ein bisschen unter Kommunisten, dass man so ein bisschen zurückhaltend ist, wenn es um die Entwicklung von so Utopien geht oder Bildern einer sozialistischen Gesellschaft. Ich glaube aber, dass es manchmal schon trotzdem oder eigentlich, dass es sinnvoll ist, das doch zu machen. Und hat mich in der Vorbereitung gefragt, wie wäre eigentlich es in einer sozialistischen Gesellschaft, mit was für einer Art von Popkultur, vielleicht auch Kunst oder Online- oder Social-Media-Sphäre, würdet ihr eigentlich rechnen? Also was wäre der markanteste Unterschied? Was würde euch im Alltag begegnen, was einen Unterschied zum Jetzt markiert? Also wie Social Media im Sozialismus, könnte man auch sagen. Das meine ich damit. Willst du anfangen, Peter? Ja, kann ich gerne machen. Natürlich habe ich auch keine Glaskugel, ne? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre natürlich, dass Kultur und die Medienlandschaft nicht irgendwie kommerziellen Logiken unterworfen wäre. Und ich glaube, dass da auch dann sehr viel an Potenzial freigesetzt werden würde, an Kreativen, an Kritischen. Natürlich wäre auch wichtig die demokratische Beteiligung, dass sozusagen ja der Kulturbereich, der Medienbereich auch demokratischer Kontrolle unterliegt und den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung entspricht und auch der Zugang zu Kultur natürlich auch breiten Bevölkerungsteilen möglich ist. Ich fände es aber übrigens auch wichtig, dass selbst im Sozialismus auch, war das denn das eine Bombe? Nee, ich hoffe nicht. Genau, dass aber auch im Sozialismus, glaube ich, Kultur und Medien aber auch durchaus eine kritische Rolle haben sollten, ne? Also dass selbst wenn wir dann irgendwie uns verstehen würden jetzt als Teil dieses der Gesellschaft oder des Systems, dass wir trotzdem auch immer noch so eine Art Korrektur oder Korrektivfunktion hätten, zum Beispiel Bezug auf Missständen oder so, ne? Das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ja, alles, was Paddy sagt, stimmt. Ich glaube aber darüber hinaus, also diese Frage des Zugangs, die ist natürlich wichtig, ne? Und klar, dass die Warenförmigkeit nachlässt. Ich denke aber auch, dass die Ästhetik selber sich verändern wird, weil es ist ja schon einfach fast Selbstläufer und auch wir sind davon ja nicht frei, dass wenn wir Werbung machen oder ein Sharepick erstellen oder so, dass wir uns schon auch ein bisschen den Gesetzmäßigkeiten, die einfach nun mal an diese diese kapitalistische Gesellschaft, also ich meine, wir sind auch sozialisiert dadurch, anknüpft. Das ist auch schwer, da rauszukommen. Und ich bin sehr interessant, also ich bin sehr gespannt darauf, was für Formen von Kunst, Literatur, Film, Dramaturgien und so weiter wir es zu tun haben. Und wie sich das so ändern wird. Ich glaube, es ist nicht nur der Zugang, es ist nicht nur, dass es nicht mehr kommerziell ist, es wird sich auch an sich ändern, die Kunst und die Kultur. Und ja, wie dann so ein Spotify im Sozialismus aussieht, darüber bin ich auch noch gespannt. Ja. Und auch wenn es diese verschiedenen Formen, also der Kapitalismus auch schon hervorgebracht hat, das kann man ja nicht negieren. Also wir haben unglaublich viele verschiedene Arten der Kulturen und Medien und so weiter, die wir konsumieren können. Ist die richtige Entwicklung hin dazu, wirklich Medien oder Kultur für uns zu werden, ja auch total gehemmt durch diesen Profitzwang, den wir halt haben, häufig im Kapitalismus. Also besonders dann, wenn man halt kein Hobbymusiker ist oder so, da wird es aber dann auch schon schwierig, weil ich muss ja irgendwie auch Lohnarbeit leisten und so, Zeit für sowas zu finden. Aber sowas wirklich kommerziell zu machen, da muss ich dann die Massen bedienen, die häufig irgendwie vielleicht noch was ganz anderes wollen oder Also ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied. Und ich meine jetzt als Mainzerin oder jetzt verstehe ich mich als Mainzerin, ich komme ursprünglich auch aus Hamburg, finde ich es, glaube ich, nochmal ganz cool, da auf Anna Segers zu verweisen, die in ihren Romanen ja auch aufgemacht hat, dass es um den kleinen Mann, die kleine Frau ging, ja, und das sozusagen in den Mittelpunkt gestellt hat und es in ihrer Kultur, die sie dort erarbeitet hat, gar nicht um dieses Superlative ging, ja, oder das, was wir sowieso nicht erreichen werden, sondern es ging wirklich um die ganz, um das, was irgendwie jeder von uns vielleicht auch erlebt oder sich mit identifizieren kann. Und ich glaube, das finde ich ein total spannendes Beispiel. Anna Segers, die auch eine wichtige Rolle dann auch in der DDR gespielt hat, in diesem Schriftstellerverband. Also ich glaube, dass das wichtigste Merkmal der kulturellen Wandlung in einer sozialistischen Gesellschaft wäre natürlich die Befreiung, die Entfesselung des kreativen Potenzials durch die Befreiung der Kunst vom Profitzwang. In einer Gesellschaft, in der Künstlerinnen nicht gezwungen sind, mit ihrer Arbeit Profit zu erwirtschaften, weil ihr Lebensunterhalt garantiert ist, unabhängig von ihrem kommerziellen Erfolg. Und ich finde, einer der Aspekte, wo man sieht, wie die kapitalistische Wirklichkeit kulturell extrem regressiv geworden ist und jeden weiteren kulturellen Fortschritt mittlerweile erdrosselt, ist besonders plakativ, sondern die vollkommen wahnsinnige Entwicklung, die das Urheberrecht mittlerweile genommen hat. Wir haben es eine Situation, in der einerseits Künstlerinnen natürlich gezwungen sind, auf die Einhaltung des Urheberrechts zu pochen, weil eben ihr Lebensunterhalt davon abhängt, dass das Urheberrecht respektiert werden, in Tantiemen gezahlt werden. Andererseits führt es aber zu einer wirklichen Erdrosselung der Kreativität. Wir haben mittlerweile eine Situation, in der das Urheberrecht eigentlich zitieren, vermischen, ironisches Aufgreifen von anderen Kulturprodukten quasi unmöglich machen. Und das ist die Essenz von Kultur. Kultur ist ja nichts, was ein Individuum im stillen Kämmerlein aus dem Nichts heraus erschafft. Kultur ist immer ein kollektives Werk. Kultur ist das Aufgreifen, das Zitieren, das Verändern, das Verfremden von Inhalten, die Jahrtausende, die Hunderttausende andere bereits geschaffen haben. Wir haben jetzt einen Zustand, dass eigentlich kein kultureller Content mehr ohne juristische Probleme verwendet werden kann. Und ich glaube, dass vielen nicht so richtig klar ist, wie wahnsinnig diese Urheberrechtsindustrie mittlerweile geworden ist. Also ein Fall, den ich dann besonders plakativ fand. Vor einer Weile hat es in Deutschland einen Prozess gegeben, dass ein Airbnb-Mitarbeiter verklagt wurde, weil er in einer Anzeige, wo er eine Wohnung untervermietet, ein Foto von seinem Wohnzimmer gepostet hat. Was war das Problem dabei? Sein Wohnzimmer war mit einer Tapete tapeziert, deren Abbildung Urheberrecht geschützt war. Er hat deswegen, weil er ein Foto seiner eigenen Wohnung geteilt hat, eine Urheberrechtsklage bekommen, hat diese Klage ist zuerst auch durchgegangen, das ist dann erst von einer höheren Instanz kassiert worden. Oder ein anderer Aspekt, wenn Kunstwerke im öffentlichen Raum aufgestellt werden, dann darf ich die Straße, in der ich selbst wohne, nicht mehr fotografieren, malen oder zeichnen, weil die Abbildung dieses dort temporär aufgestellten Kunstwerks eine Verletzung des Urheberrechts ist. Als zum Beispiel 1995 in Berlin Christo den Reichstag verhüllt hat, wurde es seiner Straftat, wenn Menschen, die in Berlin leben, Skizzen oder Fotos ihrer eigenen Stadt anfertigen, weil einfach der öffentliche Raum urheberrechtlich geschützt ist. Und ich glaube, eines der krassesten progressiven Zeichen, das ein sozialistischer Staat sofort nach Etablierung machen sollte, wäre allen kulturellen Content, den es gibt, jeden Film, der jemals gedreht wurde, jede Musik, die jemals produziert wurde, sofort für die gesamte Weltbevölkerung in höchster Qualität downloadbar online zu stellen. Die gesamte Menschheit würde diesen sozialistischen Staat sofort feiern, würde sofort sehen, was für eine komplett regressive Scheiße die kapitalistische Kulturpolitik im Vergleich dazu mittlerweile geworden ist. Deswegen ersetzt euch